Das ist aus dem Buch, das ich Bibel nenne. Ich hoffe ja, dass ihr es schon ein bisschen kennt. Doch wofür du bist, please listen. Am Anfang war das ewige Wort, das ist Christus, wunderbar bei Gott. In meinem Geist schuf er mit seinem Reich die ganze Welt schon geschafft. Ohne ihn wirst du's nicht schaffen. Von ihm kommt alles Leben und er wird uns sein Licht geben. Ist das Licht, das die Finsternis durchbricht. Und sie konnte es nicht löschen, nicht den Willen Gottes brechen. Gott ist übelst reich, seine Liebe kommt keinem gleich. Gott ist übelst reich, seine Liebe kommt keinem gleich. Ich hoffe, dass ihr es schon ein bisschen kennt, doch wer zu wissen, wie es ist. Gott ist übelst reich, seine Liebe kommt keinem gleich. Er gab uns die Gebote, die hielten wir nicht ein. Das kann ja wohl nicht sein. Da schickte er seinen Sohn, er saß mit auf dem Thron. Doch er stieg herab, legte sich für dich ins Grab. Darum geht es hier, Jesus steht zu dir. Ewige Wort. Es ist Christus, wunderbar bei Gott. In meinem Geist schuf er mit seinem Reich die ganze Welt ist schon geschaffen. Von ihm kommt alles Leben und er wird uns sein Licht geben. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht. Und sie konnte es nicht löschen, nicht den Willen Gottes brechen. Gott ist übelst reich, seine Liebe kommt keinem gleich.